Guten Abend, liebe Hörer. Der Honigmond für die Gesamtschulen in der Bundesrepublik ist untergegangen. Übersteigerte Erwartungen an neue Formen und Inhalte des Lernens wurden zurückgeschraubt, Illusionen sind geplatzt, Nüchternheit, wenn nicht sogar Katzenjammer, macht sich breit. West-Berlins ehemaliger Schulsenator Karl-Heinz Evers gestand, die Gesamtschulbewegung befinde sich in einer Krise. Eine durchgreifende Revision der Lernziele, Lerninhalte und Lernverfahren sei nicht gelungen. Aber war das in dieser kurzen Zeit und aus dem Stand überhaupt zu erreichen, gegen den Widerstand von Politikern und Philologen? Die folgende Sendung soll sich daher nicht mit Scherben zerschlagener Hoffnungen beschäftigen, sondern die positiven Ergebnisse der Gesamtschulen zusammenfassen. Hans Friemont ging der Frage nach, welche Aussichten hat die Gesamtschule? Hier sein Bericht. Von einer alarmierend zugespitzten Situation sprachen Elternbeirat und Kollegium der Frankfurter Ernst-Reuter-Schule Mitte Februar in einem Brief an die zuständigen Schulbehörden, nachdem der Tagesraum der Schule völlig demoliert worden war. Für den CDU-Landtagsabgeordneten Arnulf Borsche war der Hilferuf der Eltern und Lehrer eine totale Bankrotterklärung für integrierte Gesamtschulen hessischer Machart im Allgemeinen und für die Frankfurter Ernst-Reuter-Schule im Besonderen. Der Vorgang ist symptomatisch, denn er zeigt, wie bereitwillig immer noch und eher noch zunehmend jeder Vorfall aufgegriffen wird, lässt er sich nur zu Recht oder Unrecht als Indiz werten, dass der Gesamtschulversuch gescheitert sei. Der beschriebene Vorgang zeigt dies umso deutlicher, weil er nichts mit der Gesamtschule selber zu tun hat. Für die Zerstörung des Mobiliars war eine Gruppe von etwa 40 schulfremden Jugendlichen verantwortlich, die lediglich deshalb in den Freizeitbereich der Schule drängten, weil es außer der Schule in der Frankfurter Nordweststadt weit und breit kein Freizeitangebot für Jugendliche gibt. Die Schule war also ohne ihr Zutun lediglich zum Kristallisationspunkt sehr viel weiterreichender sozialer Probleme geworden. Dennoch ist genau dies die Szenerie, vor der sich die Diskussion um die Gesamtschule weithin abspielt. Denn oft genug werden in der Gesamtschule nur Probleme sichtbar, die andernorts verdrängt oder in längst resignierter Selbstverständlichkeit hingenommen werden. Ihr aber wird angelastet, dass sie damit unter den gegebenen Bedingungen nicht fertig wird. Konnte die Gesamtschule, kann sie unter solchen Bedingungen überhaupt eine Chance haben? Mindestens 40 Schulversuche mit integrierten Gesamtschulen hatte der Deutsche Bildungsrat 1969 empfohlen. Die sozialliberale Koalition gar hatte 1970 in der Euphorie des neuen Aufbruchs die Gesamtschule schon als die künftige Regelschule auf ihre Fahnen geschrieben. Mit der Entwicklung eines umfassenden, integrierten und differenzierten Gesamtschulsystems, so der Bildungsbericht 70 der Bundesregierung, mit der Entwicklung eines umfassenden, integrierten und differenzierten Gesamtschulsystems soll in der Bundesrepublik ein demokratisches und effizientes Bildungswesen entstehen, wie es in den letzten Jahrzehnten ähnlich in anderen demokratischen Industriestaaten geplant und aufgebaut worden ist. Mit unterschiedlichem Eifer stürzten sich die Länder auf die Einrichtung der Versuche. So gibt es beispielsweise bis heute in Nordrhein-Westfalen 19 Gesamtschulversuche, in Schleswig-Holstein 6, davon allerdings lediglich 2 integrierte, Baden-Württemberg 5 integrierte und 3 kooperative, Niedersachsen 11 integrierte und 7 kooperative und Hessen schließlich 64 integrierte und 53 additive Gesamtschulen. Wobei für Hessen zusätzlich zu berücksichtigen ist, dass diese Zahlen dort erst ab der 7. Klasse gelten. In den Klassen 5 und 6 besuchen bereits knapp die Hälfte aller Schüler eine schulformunabhängige integrierte Orientierungsstufe. Insgesamt sind bei der Kultusministerkonferenz 168 Schulversuche mit Gesamtschulen angemeldet, davon 133 integrierte. Der anfängliche Eifer freilich hat nachgelassen. Überall, auch in Hessen, sind die Gesamtschulen auf den Versuchsstatus eingefroren, werden allenfalls noch Planungen zu Ende geführt, von Regelschule ist wohl nirgendwo mehr die Rede. Das Trauerspiel um das nordrhein-westfälische Schulgesetz hat das gerade eben wieder anschaulich deutlich gemacht. Doch diese allgemein zu registrierende Tendenzwende ist nicht etwa darauf zurückzuführen, dass die bisherigen Ergebnisse der Schulversuche es nahelegten, es beim Versuch zu belassen. Ursächlich dafür ist vielmehr ein allgemeiner Wandel des politischen Klimas, das insgesamt unverkennbar rauer geworden ist für Reformen, die nicht nur bloße Organisationserleichterungen oder Effizienzsteigerungen beinhalten. Inhaltliche Programme sind nicht mehr gefragt und mit dem Wandel des Klimas haben sich auch die Gegner der Gesamtschule allenthalben wieder stärker formiert. Der ehemalige hessische Kultusminister von Friedeburg hatte das auf dem Gesamtschulkongress in Kassel vor einem Jahr noch auf die Formel gebracht. Wir mussten lernen, wie groß die Widerstände und Widerstandsmöglichkeiten privilegierter Minderheiten sind, die ihre gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Machtpositionen durch die Bildungsreform gefährdet sehen. Er hat es, wie man weiß, inzwischen noch sehr viel bitterer lernen müssen. Höchste Zeit also, Inventur zu machen, Zwischenbilanz zu ziehen. Was hat die Gesamtschule erreicht? Welche Perspektiven ergeben sich aus dem Erreichten? Chancengleichheit war das große Versprechen, unter dem die Gesamtschule einmal angetreten ist. Chancengleichheit für die, denen ein Schulsystem, das zwar vorgab, nach individueller Leistung und Begabung zu selektieren, de facto aber in hohem Maße Schul- und damit auch Lebenschancen nach Schichtzugehörigkeit verteilte, die Förderung nicht bieten konnte, die sie brauchten, um ihre Startnachteile wenigstens in etwa ausgleichen zu können. Was also zunächst ist aus der Chancengleichheit geworden? Es ist weiterhin bewiesen, dass die Kritik am vertikalen Schulaufbau, nämlich die sehr starke soziale Auslese, die Vorfixierung der künftigen sozialen und beruflichen Bildungschancen weiterhin bestehen und dass sie strukturell mit diesem Schulaufbau verbunden sind. Sie können also in ihm nicht gelöst werden. Nur die Gesamtschule kann überhaupt eine Lösung für diese Probleme anbieten. Das bleibt gültig. So der Vorsitzende der gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule, Hans-Joachim Lohmann, vor einem Jahr auf dem Kasseler Gesamtschulkongress. Das politische Reformziel der Sozialintegration und der größeren Bildungsgerechtigkeit ist in allen Ländern, in denen es Gesamtschulsysteme gibt, mit diesem Mittel gerade nicht erreicht worden. In allen Gesamtschulen und gesamtschulähnlichen Versuchen der Bundesrepublik, in denen entsprechende Untersuchungen durchgeführt wurden, hat sich gezeigt, dass sich die Sozialschichten, aus denen die Schüler kommen, in der Kurszuordnung widerspiegeln. So dagegen ein Grundsatzpapier der hessischen CDU. Sicherlich ist auch in der Gesamtschule die große Chancengleichheit nicht ausgebrochen, in dem Sinne, dass es für den Schulerfolg nun völlig gleichgültig geworden wäre, aus welchem Sozialisationsumfeld der einzelne Schüler kommt. Dies zu erwarten ist allerdings von vornherein eine Illusion gewesen. Schule kann nie völlig korrigieren, was durch vor- und nebenschulische Erfahrungen vorentschieden ist. Sie kann allenfalls durch gezielte Förderung derer, die dies am dringendsten brauchen, versuchen, Start-Nachteile auszugleichen. Sie kann Chancengleichheit nicht herstellen, sie kann allenfalls Chancenungleichheiten mildern. Dies allerdings, und insofern hat Lohmann recht, kann mit einiger Aussicht auf Erfolg nur in der Gesamtschule geschehen. Das bisherige Schulsystem fördert nur die ohnehin schon Bevorzugten im Gymnasium noch weiter. Die Zurückgelassenen in der Hauptschule bleiben zurückgelassen, weil unter den konkreten Bedingungen eines Schulsystems, das auf Selektion aufgebaut ist, Durchlässigkeit in aller Regel nur nach unten herrscht. Zwar wird in dem zitierten Papier der hessischen CDU soziale Durchlässigkeit auch des herkömmlichen Schulsystems mit dem Argument behauptet, der Anteil studierender Arbeiterkinder an den Universitäten sei in den letzten 15 Jahren von 5,7 auf ca. 15% gestiegen. Diese Zahl aber kann deshalb nicht als Beweis für eine soziale Umgruppierung gelten, weil sie nur auf eine starke quantitative Ausdehnung der absoluten Studentenzahlen zurückzuführen ist. Das heißt, es studieren deshalb jetzt mehr Arbeiterkinder, weil die Studentenzahlen insgesamt so gewachsen sind, dass das bescheidene Reservoir der noch nicht studierenden Kinder der Ober- und Mittelschicht nicht mehr ausreichte. Bei zunehmendem Numerus Clausus, dies darf mit Sicherheit unterstellt werden, wird daher der Anteil der Arbeiterkinder unter den Studenten auch wieder sinken, weil diese Schüler aufgrund ihrer Ausgangsbenachteiligung überproportional häufig an der Barriere des Notendurchschnitts scheitern werden. Die Gesamtschule hat dies alles, wie gesagt, nicht grundsätzlich ändern, sie hat aber die Ungleichheiten spürbar mildern können. Indirekt ergibt sich das etwa aus den Ergebnissen in Nordrhein-Westfalen, wo jetzt die ersten 8 Gesamtschulen den Hauptschulabschluss vergeben haben. Dabei haben nur 6,8% diesen Abschluss nicht erreicht, bei einem Landesdurchschnitt von 14%. Die Quote der Schulversager ist also halbiert worden. Andererseits lassen die Ergebnisse mit Qualifikationsvermerk erwarten, dass 65% die Fachoberschulreife erreichen werden, bei einem Landesdurchschnitt von nur 54,2%. Genaue Untersuchungen bezüglich der Schichtzugehörigkeit in Hessen haben zwar erwartungsgemäß ergeben, je höher der Sozialstatus eines Schülers ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dem Kursniveau A angehört. Sie haben aber auch ergeben, Kinder der Unterschicht gehören zwar überwiegend niedrigen Kursniveaus an, jedoch haben 28,1% der Schüler aus der unteren Unterschicht und 34,7% der Schüler aus der oberen Unterschicht den Kursindex A. Verglichen mit dem traditionellen Schulsystem bedeutet das, dass in den untersuchten Gesamtschulen insgesamt bereits jedes dritte Unterschichtkind gymnasiales Niveau erreicht hat. Dieses Ergebnis wurde im Übrigen voll bestätigt durch die eben veröffentlichte Untersuchung der Forschungsgruppe Schulische Sozialisation des Sonderforschungsbereichs Bildungsforschung der Universität Konstanz. Dort hat man ermittelt, auch in der Gesamtschule ist der Anteil der Oberschichtschüler, die sich auf der Leistungsstufe des Gymnasiums befinden, noch wesentlich größer als der Anteil der Kinder, die aus Arbeiterfamilien stammen. Ganz deutlich zeigt sich jedoch auch, dass es in der Gesamtschule ein wesentlich höheres Maß an sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit gibt als in den Schulen des alten Schulsystems. In konkreten Zahlen heißt das, es wurde festgestellt, dass sich in der Gesamtschule nur noch 33% der Schüler aus der Arbeiterschicht auf dem Hauptschulniveau befinden, während der entsprechende Anteil im herkömmlichen Schulsystem mehr als doppelt so hoch ist, 67,7%. Auf der anderen Seite befinden sich in der Gesamtschule fast ein Drittel dieser Schüler, 31%, auf der Leistungsstufe des Gymnasiums, während es im alten Schulsystem nur 10,4% sind. Schließlich gehört in diesen Zusammenhang noch eine Untersuchung von Maria Wassner im Rahmen der Forschungsgruppe Münster, einer der beiden Gruppen, die die wissenschaftliche Begleitung der nordrhein-westfälischen Gesamtschulen durchführen. Eine Dokumentation über die Wahlpflichtdifferenzierung geht vor allen Dingen der Frage nach, ob die im 7. Jahrgang eingeführte Wahldifferenzierung die Zielsetzung der Gesamtschulen einhält, insofern als soziale Integration und auch Chancengleichheit, individuelle Förderung allen Schülern in gleicher Weise gewährleistet werden sollen. Dabei hat sich zum Beispiel für das Fach Französisch herausgestellt, dass die Wahlen der Schüler schichtunabhängig erfolgen. Das heißt also, die Verteilung der Schüler im Fach Französisch steht nicht im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht. Dieses Ergebnis ist deshalb von besonderem Interesse, weil die schichtunabhängige Entscheidung für eine Sprache als besonderen Schwerpunkt zeigt, dass die zu Schulbeginn nachgewiesenermaßen bestehenden schichtbedingten Benachteiligungen im sprachlichen Bereich im Verlauf der Schulzeit also mindestens so weit gemildert worden sein müssen, dass sie für die Wahl der Schwerpunkte offenbar nicht mehr ins Gewicht fallen. Voraussetzung für solche Erfolge war, dass man von der zu Beginn der Gesamtschulbewegung noch diskutierten Differenzierung nach dem Gesamtleistungsniveau sehr schnell wieder abkam und heute meist nur nach auf das jeweilige Fach bezogenen Niveaukursen differenziert. Misserfolgserlebnisse in einem Fach können so durch Erfolge in einem anderen Fach kompensiert werden. Langsameres Lerntempo und gezielte Stützaktionen in schwächeren Fächern werden möglich, ohne dass deshalb auch das Lerntempo in den stärkeren Fächern verlangsamt werden muss. Ob dieses System aber wirklich Erfolg hat, hängt ab von der tatsächlichen Offenheit zwischen den einzelnen Niveaukursen. Eine über 5 Jahre hinweg an der Frankfurter Ernst-Reuter-Schule durchgeführte Auszählung hat dabei ergeben, dass die Zahl der Umstufungen in der Tat insgesamt relativ hoch war und dass darüber hinaus die Zahl der Aufstufungen doppelt so hoch war wie die Zahl der Abstufungen. Wiederum auf das traditionelle Schulsystem bezogen, würde das bedeuten, es müsste insgesamt eine starke Bewegung zwischen den einzelnen Schulformen herrschen und dabei müssten auch noch doppelt so viele Schüler von der Hauptschule zu Realschule und Gymnasium aufsteigen, wie Schüler vom Gymnasium auf Real- und Hauptschule zurückfallen. Berücksichtigt werden muss dabei allerdings, so etwa der Leiter der Münsteraner Forschungsgruppe, Professor Regenbrecht, dass die Zahl und Art der Umstufungen von der Praxis der jeweiligen Schule abhängt. Es kommt sehr darauf an, ob ich zunächst einmal den Schülern eine bestimmte Vorgabe geben will und sie dann in einen höheren Kurs hineinsetze, dann wird die Zahl der Absteiger relativ hoch sein. Habe ich eine vorsichtige Haltung und setze ich sie zunächst in einen niedrigen Kurs, dann wird sich die Zahl der Aufsteiger erhöhen. Auch die Frage der Zahl der Übergänge zwischen den einzelnen Kursen ist abhängig davon zu machen, wann ich mit der Leistungsdifferenzierung einsetze. Setze ich sehr spät damit ein, wird die Zuweisung relativ endgültig sein. Setze ich bereits in einem sehr frühen Stadium ein, und das ist in einigen Gesamtschulen schon im Laufe der Orientierungsstufe, also im 5. und 6. Schuljahr, dann ist die Zahl der Übergänge relativ hoch. Unbestreitbar bleibt in jedem Falle die tatsächliche Offenheit des Gesamtschulsystems. Andererseits deutet eine ebenfalls in Hessen durchgeführte Untersuchung des Deutschen Instituts für internationale pädagogische Forschung darauf hin, dass sich auch Indizien für eine relativ früh erfolgende Festlegung auf ein einmal zugewiesenes Leistungsniveau feststellen lassen. Zumindest muss als Gefahr gesehen werden, dass es als Selbstwerteinschätzung vom Schüler übernommen werden kann, wenn ihn die Erwartungshaltung des Lehrers auf ein niedriges Niveau festlegt. Hier liegt sicherlich eines der noch keineswegs hinreichend gelösten Probleme der Gesamtschulen. Denn Leistungsdifferenzierung und soziales Lernen bleiben nun einmal ein Widerspruch. Man versucht, diesen Widerspruch zu mildern, indem man zum einen von 3 verschiedenen Leistungsebenen auf 2 zurückgeht, vor allem aber dadurch, dass möglichst nur für kürzere Zeiten und nur auf begrenzte Unterrichtseinheit bezogen differenziert wird. Angestrebt also wird ein ständiger Wechsel zwischen Perioden des Lernens in der Stammgruppe und kürzeren oder längeren Perioden des Lernens in ständig anders zusammengesetzten Leistungsgruppen, die sich nur nach dem Grad des Interesses oder des Nachholbedarfs im Rahmen einer eng begrenzten Unterrichtseinheit bestimmen. Erschwert werden solche Bemühungen dadurch, dass auch die Gesamtschulen kein von jedem Leistungsdruck befreites Lernen im idyllischen Reservat bieten können. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis, dass wir gelernt haben, auch unsere Schüler, auch die Schüler der Gesamtschulen müssen Leistungen erbringen. Leistung wird von der Gesellschaft, die wir haben und die wir auch bestimmt behalten, erforderlich sein und sie wird auch erbracht werden müssen. So die Einsicht der Vorsitzenden des Landeselternrates der nordrhein-westfälischen Gesamtschulen Hiltrud Wessling. Dennoch hält man fest an der ursprünglichen Intention, dass der Schüler zwar darüber informiert sein soll, inwieweit er bestimmte Lernziele erreicht hat, dass diese Information aber nicht zum hinreichend bekannten psychologischen Klassenarbeits- und Prüfungsterror führen darf. Ein Problem allerdings, so Regenbrecht von der Forschungsgruppe Münster, das noch weitgehend ungelöst ist. Die Leistung soll in der Schule zunächst einmal eine diagnostische Funktion und nicht so sehr eine prognostische Funktion haben. In dieser Absicht sind positive Erfahrungen in der Gesamtschule gemacht worden, wenn man auch sagen muss, dass es bisher nicht gelungen ist, alle Lernziele so zu formulieren, dass solche Tests dort eingesetzt werden können. Erschwert wird diese Arbeit durch die im Übrigen verständliche Forderung an die Gesamtschulen, mindestens ihre Abschlusszeugnisse müssten mit denen des traditionellen Schulsystems vergleichbar sein. Wir stehen jetzt vor dem Problem, dass die ersten Schüler am Ende der Sekundarstufe 1, das heißt des 10. Schuljahres, zum Teil diese Schulen verlassen, zum Teil in die gymnasiale Oberstufe übergehen. Dort muss um der Vergleichbarkeit willen ein Zeugnis gegeben werden, das den Zeugnissen im herkömmlichen Schulsystem entspricht. Das heißt, in der Schulzeit im Laufe der ersten 6 Jahre muss eine lernzielorientierte Beurteilung umgeschrieben werden auf das herkömmliche Ziffernotensystem. Dieses Problem ist in den Gesamtschulen noch nicht befriedigend gelöst. Durch den Numerus Clausus und die Vergabe der Studienplätze nach dem Notendurchschnitt wird der Spielraum der Gesamtschulen für die Verwirklichung ihrer spezifischen Ziele eines angstfreien Lernens in sozialer Integration zudem rapide immer enger. Dennoch registrieren die Eltern noch ein Klima, das sich mindestens von den eigenen Schulerinnerungen wohltuend abhebt. Erfolge haben wir insoweit festgestellt, dass die Schüler der Gesamtschulen gerne zur Schule gehen. Die Schüler der Gesamtschulen haben nicht unter diesem Druck gelernt. Sie haben Schule verstanden als etwas Notwendiges, aber auch was man vielleicht doch gerne tut und nicht, wie es bei uns ein Muss dahinter war. Wir haben vielleicht doch gerade die noch nicht so geförderten Schüler mehr motivieren können. Eine Feststellung, die der Landeselternrat in einer im September vergangenen Jahres veröffentlichten Dokumentation voll bestätigt. Generell muss man sagen, dass Gesamtschüler gerne zur Schule gehen. Man kann feststellen, Minderung der Schulangst, die Fehlerquote bei Gesamtschülern ist sehr gering. Die Schüler sind freier und selbstbewusster bei realerer Selbsteinschätzung. Einige haben das Lernen um seiner selbst willen ohne Leistungsdruck gelernt. Ähnlich positive Urteile hat kürzlich eine in Hessen im Landkreis Wetzlar durchgeführte Befragung von Eltern und Lehrern an Gesamtschulen erbracht. Diese Untersuchung ist deshalb besonders aufschlussreich, weil im Landkreis Wetzlar ein Flächenversuch läuft und Wetzlar der erste voll mit Gesamtschulen versorgte Landkreis der Bundesrepublik ist. Sich dort die Bedingungen am ehesten also einer Situation annähern, in der die Gesamtschule die Regelschule wäre. Dort hat sich ergeben, nur 17% der Eltern und 6% der befragten Lehrer halten das traditionelle, dreigliedrige Schulsystem für die beste Lösung. Die Eltern stellten fest, es wird vermieden, zu früh über den Ausbildungsweg der Schüler zu entscheiden. Und auch die angebliche Gefahr, dass an Gesamtschulen gute Schüler wenig lernen und Leistungsschwache überfordert werden, wird von 59% der Eltern klar verneint. Das alles ist nun, weiß Gott, dennoch kein Anlass zu unkritischer Euphorie. Die Gesamtschulen haben ihre Probleme und von den anfänglichen Erwartungen musste so mancher Abstrich gemacht werden. Dass die Gesamtschulen gerade jetzt auch zunehmend von links unter kritischen Beschuss genommen werden, rundet dieses Bild nur ab. Von dort wird vor allem bemängelt, dass es den Gesamtschulen nicht gelungen ist, ein strategisches Lernen im Sinne antikapitalistischer Veränderungen zu entwickeln. Solchen Erwartungen etwa hält Karl-Heinz Evers entgegen. Die integrierte Gesamtschule habe mit Sozialismus nichts zu tun. Sie sei eigentlich die Schule der bürgerlichen 1848er Revolution, wenn diese in Deutschland gelungen wäre. Ungeachtet solch ideologischen Streits ist die Gesamtschule, das zumindest lässt sich trotz aller noch offenen Probleme auch jetzt schon sagen, in weit stärkerem Maße die Schule der Schüler als das bisherige Schulsystem, in dem Sinne, dass in ihr die Auslesefunktion, die Vergabe von Sozialchancen, die unter den gegebenen Verhältnissen niemals völlig zu vermeiden ist, wenigstens zurücktritt hinter dem Versuch, den Schülern ein Lernen nach ihren Bedürfnissen zu ermöglichen. Dass dabei wohl mehr Probleme noch offen sind als gelöst, kann nicht bestritten werden, noch braucht es das. Denn die Gesamtschulen brauchen sich den von ihren Gegnern immer wieder geforderten Systemvergleich vorerst nicht aufzwingen zu lassen. Nicht nur deshalb, weil ihre Ziele zum Teil andere sind als die des traditionellen Schulsystems, sie also an ihren eigenen Zielen gemessen werden müssen, sondern vor allem deshalb, weil sie unter Ausgangsbedingungen begonnen haben, bei denen zum Teil schwer zu erkennen ist, was sich die verantwortlichen Schulbehörden dabei gedacht haben. Die Gesamtschulen sollten dem traditionellen Schulsystem vergleichbar sein. Deshalb, so die Logik der Schulbehörden fast überall, sollte der Versuch auch unter gleichen Bedingungen stattfinden, konkret mit dem gleichen Lehrermangel. Das aber ist ein in doppelter Hinsicht unsinniger Ausgangspunkt. Zum einen deshalb, weil im Versuch erprobt werden sollte, was die Gesamtschule zu leisten imstande ist und was nicht. Ein solcher Versuch aber nur dann zu inhaltlichen Ergebnissen führen kann, wenn er für den Versuchszweck optimal ausgestattet wird. Geschieht dies nicht, dann ist hinterher nicht mehr zu trennen, welche Komponenten des Ergebnisses dem System selber anzulasten sind und welche nur den konkreten Ausstattungsbedingungen. Zum anderen aber bedeutet eine dem traditionellen Schulsystem objektiv gleiche Ausstattung der Gesamtschulen, die von den Lernmaterialien über die Organisation des Schulalltags bis hin zu den Curricula praktisch alles selbst erst entwickeln mussten, diesem gegenüber de facto eine relativ wesentlich schlechtere Ausstattung, da in den Vergleichsschulen mit den gegebenen Mitteln lediglich der laufende eingespielte Betrieb aufrechtzuerhalten war. Die meisten Forschungsgruppen der wissenschaftlichen Begleitung waren unter diesen Umständen einsichtig genug, die Schwerpunkte ihrer Arbeit umzustellen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass aus verschiedenen Gründen die Kontrollfunktion der wissenschaftlichen Begleitung sehr hinter der Aufbaufunktion zurückgetreten ist. Das lag einmal daran, dass die Schulen in der Tat wesentlich mehr Hilfe erwarteten und auch brauchten, als man vorhergesehen hatte. Zum anderen können wissenschaftliche Kontrollen eigentlich erst dann einsetzen, wenn die Bedingungen hergestellt sind, unter denen eine solche Schule in dem vorgestellten Sinne arbeiten kann. Der Versuch hätte unter diesen Voraussetzungen jedes Recht gehabt zu scheitern, ohne dass dies ein Argument gegen die Gesamtschule gewesen wäre. Dass er dennoch wenigstens in erheblichen Teilen Erfolge absehen lässt, ist in erster Linie der unermüdlichen Einsatzbereitschaft der Lehrer an diesen Schulen zu danken, die immer wieder versucht haben, alles zugleich zu tun und das Unmögliche doch möglich zu machen. Es zeigt darüber hinaus aber auch, wo nach wie vor, trotz aller noch zu lösenden Probleme, die Zukunftsperspektive für das Bildungswesen liegt. Angesichts der allgemeinen bildungspolitischen Entwicklung ist es allerdings wenig sinnvoll, darüber zu spekulieren, welche Chancen auf eine Realisierung dieser Perspektive tatsächlich noch bestehen. Und das heißt nicht zuletzt, welche der politischen Parteien die Gesamtschule ungeachtet aller verbalen Beteuerungen wirklich noch will. Die Bilanz zur Sache jedenfalls ist, so ambivalent im Einzelnen manches auch immer beurteilt werden mag, insgesamt positiv. Das, was machbar war, ist auch erfolgt. Es sind Erkenntnisse gefunden worden, es sind Abstriche gemacht worden, man ist mehr auf Realitäten übergegangen. Wir Eltern würden jeden bitten, besonders im Wahlkampf, egal in welchem, dass man die Gesamtschule in Ruhe lässt. Man soll sie nicht in den Himmel loben, denn auch sie hat ihre Fehler bestimmt und muss auch ihre Kinderkrankheiten durchmachen. Ich möchte aber auch den Gegnern dieser Gesamtschule sagen, warten Sie ab, die Gesamtschule ist noch ein Versuch und muss auch noch als Versuch weiterlaufen. Für diesen Versuch haben sich die Gesamtschulen hohe Ziele gesetzt. Einige Zitate aus der Grundkonzeption der IGS Garbsen bei Hannover sollen das verdeutlichen. Diese Schule nämlich wird als Raum begriffen, in dem die Emanzipation unterprivilegierter Schichten in die Wege geleitet wird, gesellschaftliche und individuelle Konflikte thematisiert werden, repressive Erziehungsmethoden nicht zugelassen sind, die Eltern am Erziehungsprozess mitarbeiten, Wissenschaftler an den Reformen beteiligt sind und die IGS als Freizeitzentrum für die Mitglieder der Schule und alle gesellschaftlichen Kräfte offen ist. Das Stichwort lautet also nicht Gesamtschule als perfektionierte Unterrichtsanstalt, sondern Gesamtschule als Ort sozialen Lernens. Wer sich von Ihnen, liebe Hörer, durch Lektüre gründlich informieren möchte, der sei auf folgende Titel hingewiesen. Im Hermann Schrödel Verlag Hannover wird eine Buchreihe über Schulversuche und Schulreform publiziert. Die Bände 4 und 5 sind dem Thema Gesamtschule gewidmet. Band 4 enthält eine Elternbefragung, die an der integrierten Gesamtschule in Garbsen stattfand. Die Einstellungen der Eltern zu Schuldetails, Unterrichts- und Erziehungsstil sowie verändertem Verhalten der Kinder wurde erfragt, ausgewertet und interpretiert. Es ist eine wichtige, gründliche Studie, die Anhaltspunkte in Fülle dafür bietet, Eltern für die Schule zu interessieren und zu gewinnen. Im Band 5 mit dem Titel Gesamtschule in Niedersachsen 1 werden Aufbau, Organisation und besondere Probleme von Gesamtschulen geschildert, so unter anderem die Bedingungen für Gesamtschulen im ländlichen Raum, die schulpsychologische Beratung und der Aufbau des Freizeitbereichs. Ebenfalls im Schrödel Verlag ist ein umfangreicher Band über das neue Mittelstufenzentrum in West-Berlin erschienen. Das Buch trägt den Titel Gesamtschule auf dem Weg zur Regelschule und beschreibt im Einzelnen den Aufbau eines bislang in dieser Größenordnung beispiellosen Vorhabens, von der baulichen Vorbereitung bis zur Ausstattung der Schulräume, von der rechtzeitigen Beteiligung der Lehrer an der neuen Schule bis zum Entstehen neuer Lehrpläne, der inneren Organisation und der Öffentlichkeitsarbeit. Daneben stehen in einem dokumentarischen Teil die Vereinbarungen und Beschlüsse der Kultusministerkonferenz im Zusammenhang mit Gesamtschulen, Schulverordnungen des Senats und Modellentwürfe für eine Mediothek sowie den Freizeitbereich im Bildungszentrum. Gesellschaftliche Perspektiven der Schulreform zu untersuchen, hat ein Taschenbuch aus dem Rowohlt Verlag zum Ziel. Titel des von Hans G. Rolf und anderen herausgegebenen Bandes: Strategisches Lernen in der Gesamtschule. 9 Wissenschaftler und Pädagogen beschäftigen sich darin mit dem Spielraum und den Möglichkeiten für soziales Lernen, für außerschulische Aktivitäten, deren Ziel nicht allein eine Verhaltensänderung bei den Schülern sein kann. Unterrichtsbeispiele und Projektbeschreibungen werden dazu beigetragen, etwa über eine Flugblattaktion gegen die miserablen Wohnbedingungen ausländischer Familien oder die Veränderung des herkömmlichen Mathematikunterrichts in fächerübergreifenden Themenblöcken. Der politische Anspruch, sozialen Fortschritt und Veränderung in Schule und Gesellschaft miteinander zu verknüpfen, wird dabei von allen Autoren bekräftigt. Im S. Fischer Verlag Frankfurt hat der Gesamtschullehrer Gerold Dommermuth einen Bericht aus der Praxis publiziert. Titel des in leicht verständliche Kapitel gegliederten Buches: Eltern und Schüler in der Gesamtschule. All das, was in der Gesamtschuldiskussion zu unverständlichen Kürzeln und einem Experten-Kauderwelsch geronnen ist, wird von Dommermuth engagiert und anschaulich ausgebreitet. Ein nützlicher Ratgeber, zumal für Eltern, die beabsichtigen, ihre Kinder auf eine Gesamtschule zu schicken. Hier noch einmal die empfohlenen Titel in der Zusammenfassung: Hans G. Rolf, Strategisches Lernen in der Gesamtschule, Rowohl Taschenbuch Verlag, 5,80 Mark. Gesamtschule auf dem Weg zur Regelschule, Schrödel Verlag, 24 Mark. Gesamtschule in Niedersachsen und Einstellungen von Eltern zur Gesamtschule, beide Titel ebenfalls aus dem Schrödel Verlag. Und zuletzt Gierold Dommermuth, Eltern und Schüler in der Gesamtschule, S. Fischer Verlag, 14,80 Mark. Am nächsten Montag möchten wir Sie im Journal ausführlich über die Berliner Mittelstufenzentren informieren. Ferner sind aktuelle Beiträge zur Bildungspolitik vorgesehen. Guten Abend. Journal 3 für Bildung und Erziehung. Am Mikrofon war Peter Bier.